Angst. Deshalb wurde ich zum Feindbild, das sie alle hasst. Im Grunde ist es mir egal, damit leben kann ich gut. Wegen anderen feige heute steh ich hier voller Mut, weil meine klare Meinung dem Zeitgeist widerspricht. Macht ihr mich zum Bösen und zum Extremist? Und das lieber hier auch raue, werde ich mich euch nicht ergeben. Denn für die neue Ordnung und für die Freiheit steht mein Leben. Ich tue keines eurer Worte, egal was sie auch sagt. Ich bin der Lord in meinen Augen, der zu rebellieren mag. Scheiß auf eure falschen Werte, bin gegen das System. Ihr werdet die Folge tragen, denn ihr seid das Problem. Ich besitze einen Standpunkt, der Lügen widerspricht. Den Kampf, den ich treu führe, sehe ich als meine Pflicht. Harte Zeiten und Verfolgung werden mich nie dazu bringen, aufzuhören, mich zu wehren, das wird eigentlich gelingen. Oft musste ich bezahlen, niemals hab ich resigniert. Eure Umerziehung hat bei mir nicht funktioniert. Von allen Seiten Druck und Hass, die Methoden wurden rau. Bei diesem miesen Spiel habt ihr die Wahrheit nicht genau. Immer gab es einen Grund, um vom Gottwort auf den Schergen. Wegen der Logen am Motiv, gnadenlos verfolgt zu werden. Darauf schließen, außerdrehen und Feigheit! Wenn euch nur Lügen helfen, seid ihr dem Untergang geweiht! Ich tue keines eurer Worte, egal was ihr auch sagt. Ich bin der Neue!